Leben. Du hast ein Herz von Stein. Wer soll dir jetzt vergeben? Dich erlösen von der Pein. Du wirst niemals wieder leben. Du hast ein Herz von Stein. Wer soll dir jetzt vergeben? Dich erlösen von der Pein. Der Stein in meiner Brust ist